Die zweite Geschichte von Franz, wie der Franz verloren ging. Der Franz hat einen Bruder, den Josef. Der ist doppelt so alt wie der Franz. Der Josef ist groß und stark, hat Stoppelhaare, Henkelohren, Schuhgröße 40 und Hände so groß wie Tischtennisschläger. Für ein Mädchen hat den Josef noch keiner gehalten. Und Franz liebt den Josef. Unheimlich stark liebt er ihn. Manchmal fragt den Franz jemand, wen magst du denn am allerliebsten auf der Welt? Dann antwortet der Franz, den Josef. Erst danach sagt er, dass er die Mama und den Papa und die Oma auch sehr gern hat. Wenn der Josef die Leute aufzählt, die er gern hat, sagt er nie etwas von Franz. Er nennt ihn auch nicht Franz. Er sagt Zwerg zu ihm oder Dödel oder Blödmann. Das macht den Franz manchmal recht traurig. Einmal wurde der Franz krank. Bauchweh mit Knieschlottern bekam er. Er konnte nicht in den Kindergarten gehen. Die Mama nahm Urlaub vom Büro und hütete den Franz. Sie kochte ihm Haferschleim und erzählte ihm Geschichten. Und 10-mal am Tag führte sie ihn aufs Klo, weil er vor lauter Knieschlottern kaum gehen konnte. Nach einer Woche war der Bauch von Franz wieder heil, nur seine Knie schlotterten noch. »Franz, morgen muss ich wieder ins Büro«, sagte die Mama, »länger kriege ich nicht frei.« »Dann gehe ich morgen wieder in den Kindergarten«, sagte der Franz. »Dazu bist du noch zu schwach«, sagte die Mama. »Aber allein bleibe ich nicht hier«, sagte der Franz. »Der Josef hat morgen schulfrei«, sagte die Mama, »er wird dich hüten.« Da freute sich der Franz auf morgen. Der Josef war stinksauer, dass er den Franz am schulfreien Tag hüten musste. Er schimpfte, »Blödmann, wegen dir kann ich nicht Eislaufen gehen.« Den Haferschleim wärmte er auch nicht, nicht einmal Tee kochte er dem Franz. Er sagte bloß, »Leg dich ins Bett, du Zwerg.« Der Franz rief, »Ich muss nicht im Bett liegen«, hat die Mama gesagt. »Mach, was du willst, Dödel«, sagte der Josef, »aber gib Ruhe.« Der Franz rief, »Ich muss keine Ruhe geben«, hat die Mama gesagt. Da lief der Josef in sein Zimmer und knallte die Tür zu. Der Franz riss die Tür wieder auf. Ein Schuh vom Josef sauste ihm an den Kopf. Traurig ging der Franz in sein Zimmer. Er holte die Bausteine und baute ein Haus. Eines mit 4 Zimmern. Dabei weinte er ein bisschen. Als das Haus fertig war, klingelte es. Der Franz lief zur Tür. Der Otto, der Freund vom Josef, war draußen. Er hatte Schlittschuhe über der Schulter und sagte, »Ich hol den Josef ab zum Eislaufen.« »Der Josef muss mich hüten«, sagte der Franz. Der Otto ging zum Josef ins Zimmer. Der Josef lag auf dem Bett und starrte an die Zimmerdecke. »Kannst du echt nicht?«, fragte der Otto. Der Josef deutete auf den Franz. »Wegen dem Blödmann. Der Dödel bleibt nicht allein. Er hat Angst, der Zwerg.« »Gib ihn zu einer Nachbarin«, sagte der Otto. Der Josef sagte, alle Nachbarinnen seien auf Arbeit. »Dann nimm ihn halt zum Eislaufen mit«, sagte der Otto. Der Josef überlegte ein bisschen. Dann winkte er dem Franz zu und sagte, »Okay, zieh dich an, aber warm.« Der Franz freute sich mächtig. Der Josef hatte ihn noch nie zum Eislaufen mitgenommen. Der Josef hatte ihn überhaupt noch nie irgendwohin mitgenommen. Der Franz zog sich 2 Pullis an und den Anorak. Die rote Mütze setzte er auf, die Schlittschuhe hängte er über die Schulter. Hinter dem Josef und dem Otto ging der Franz zur Straßenbahnhaltestelle. Er schwitzte. Für 2 Pullis und den Anorak war es doch nicht kalt genug. Sie mussten nicht lange warten. Die Straßenbahn kam bald. Unheimlich viele Leute waren in der Straßenbahn. Sie drängten den Franz vom Josef weg. Ein Mann stieß dem Franz eine Tasche in den Bauch. Dem Franz wurde ein bisschen übel. Knieschlottrig wurde ihm wieder. Er kippte nur deshalb nicht um, weil zum Umkippen kein Platz war. Dann blieb die Straßenbahn bei einer Haltestelle stehen. Um den Franz herum riefen die Leute, »Aussteigen lassen, Ausstieg freigeben!« Die Leute boxten sich zur Wagentür durch und zogen den Franz mit. Dem Franz rutschte die Mütze vom Kopf. Er bückte sich nach ihr. Da schubste ihn jemand ganz stark von hinten. Der Franz stolperte. Er stolperte zur Wagentür hin, über das Trittbrett hinunter und war aus der Straßenbahn draußen. Die Wagentür klappte zu und die Straßenbahn fuhr ab. Eine Frau packte den Franz und zog ihn von der Fahrbahn. »Acht geben, Mädel«, sagte sie, »wirst sonst überfahren.« Dann lief die Frau schnell weiter. Der Franz lehnte sich an die Haltestellentafel. Er dachte, der Josef wird merken, dass mich die Deppen aus dem Wagen gestoßen haben. Bei der nächsten Station steigt er aus und kommt zurück. Lang stand der Franz an der Haltestelle. Am Bauch, unter den zwei Pullis und dem Anorak schwitzte er. Aber an den Ohren, ohne Mütze, war ihm kalt. Da dachte der Franz, ich gehe dem Josef entgegen. Ich sehe ja an den Schienen, wie ich gehen muss. Bald kam der Franz wieder zu einer Haltestellentafel. Weil der Josef nicht dort war, dachte er, wahrscheinlich hat er nicht so schnell bemerkt, dass ich nicht mehr im Wagen bin. Er ist noch eine Station weitergefahren. Also ging auch der Franz weiter den Schienen nach. Er kam zu einer Kreuzung. Als die Ampel grün leuchtete, ging er über die Straße. Weil er sich sehr beeilte, merkte er nicht, dass in der Mitte der Kreuzung eine Straßenbahnweiche war, von der auch Schienen in eine andere Richtung führten. Die Schienen, die der Franz nicht bemerkte, wären die richtigen gewesen. Der Franz ging den falschen Schienen nach. Die Schienen, denen der Franz nachging, gehörten zu einer anderen Straßenbahnlinie. Der Franz ging den falschen Schienen nach, bis sie aufhörten. Dort war ein kleiner Platz mit einem Kiosk, einem, wo man Würstel und Cola kaufen konnte. In dem Kiosk war ein Mann. Der Franz ging zu ihm. »Warum hören die Schienen hier auf?«, fragte er. »Weil hier Endstation ist«, sagte der Kioskmann. »Und wo bitte ist der Eislaufplatz?«, fragte der Franz. »Eislaufplatz gibt es hier keinen«, sagte der Kioskmann. Da fing der Franz zu weinen an. Er schluchzte so stark, dass er nicht reden konnte, nicht normal und piepsig auch nicht. Der Kioskmann beugte sich aus dem Kioskfenster. »So heul nicht, mein Junge«, sagte er. »Sag mir, was los ist, sonst kann ich dir nicht helfen, mein Junge.« Der Franz hörte zu weinen auf. Verzweifelt war er zwar noch, aber der Kioskmann hatte zu ihm »mein Junge« gesagt. Zu einem Mann, der ihn nicht für ein Mädchen hielt, hatte der Franz Vertrauen. Er erzählte dem Kioskmann, was ihm passiert war. »Weißt du wenigstens, wo du wohnst?«, fragte der Kioskmann. »Ich bin doch kein Baby«, rief der Franz. »Natürlich weiß ich das. Hasengasse 4 wohne ich, zweiter Stock, Tür 12.« »So ein Zufall«, sagte der Kioskmann. »Ich wohne am Gänsemarkt. Der ist gleich um die Ecke von der Hasengasse.« Und dann sagte der Kioskmann, dass das Wetter ohnehin lausig sei und kein Schwein Cola und Würstel kaufe und dass ihm so ein Geschäftstag keinen Spaß mache. »Mir reicht es für heute«, sagte er. »Ich mache den Laden dicht und fahr heim. Und dich bringe ich nach Hause. Das ist kein Umweg für mich.« Der Franz war sehr erleichtert. Der Kioskmann räumte die Colaflaschen und die Würstel in den Eisschrank. Er drehte den Heizstrahler ab, schlüpfte den Mantel und tat Läden vor das Kioskfenster, damit keiner einbricht und die Wurst stiehlt, sagte er. Gerade als er die Kiosktür versperren wollte, kam eine Frau. »Ich brauche 8 Bier und 8 Paar Würstel«, sagte sie. »Der Laden ist geschlossen«, sagte der Kioskmann. »Ich habe aber die Maurer im Haus«, jammerte die Frau, »und der Supermarkt sperrt erst um 4 auf. Und die Maurer brauchen Kräftigung, sonst hören sie zu arbeiten auf.« »Na dann«, sagte der Kioskmann und ging wieder in den Kiosk hinein und holte Bier und Würstel. Und hinterher redete er noch mit der Frau über Maurer. Dass es ein Glück sei, welche zu bekommen und wie viel man eigentlich für sie bezahlen müsse, fragte er. Die Frau erzählte es ihm und noch eine Menge anderer Sachen auch noch. Ziemlich lange dauerte das. Als die Frau endlich weg war, kam ein Mann. Der wollte keine Würste und kein Bier, der wollte nur reden. Dem Franz wurde kalt, an den Ohren vor allem. Ganz rot gefroren waren seine Ohren, als der Mann endlich »Na, dann Tschüsschen«, sagte und wegging. »Aber jetzt nichts wie los«, sagte der Kioskmann. Er sperrte die Kiosktür zu und führte den Franz zu einem Lieferwagen. Sie stiegen ein. Der Kioskmann vorne ins Auto, der Franz hinten. Aber das Auto wollte nicht anspringen. So stieg der Kioskmann wieder aus und machte die Motorhaube auf. Gut eine halbe Stunde sah der Franz vom Kioskmann nur noch das dicke Hinterteil. Und dann, als der Kioskmann die Motorhaube wieder zugeklappt hatte, waren seine Hände ganz dreckig. »Einen Moment noch, mein Junge«, sagte er, »ich gehe mir nur schnell die Hände waschen.« Er lief über den Platz zu einem Wirtshaus. Der große Zeiger der Autouhr wanderte von 2 bis 7, dann kam der Kioskmann zurück. Seine Hände waren sauber und er roch nach Bier. »Aber jetzt nichts wie los«, sagte er und startete. Diesmal sprang der Motor an. Sie fuhren durch viele Straßen, die der Franz nicht kannte. Dann fuhren sie durch Straßen, die kamen dem Franz ein bisschen bekannt vor. Und dann kamen sie in eine Straße, die kannte der Franz richtig. »Jetzt bin ich gleich zu Hause«, rief er. »Ja, gleich«, sagte der Kioskmann. »Aber vorher muss ich noch schnell halten, der Senf ist alle.« Der Kioskmann parkte den Lieferwagen an einer Straßenecke im Halteverbot, weil kein erlaubter Parkplatz frei war. Der Franz stieg mit dem Kioskmann aus dem Auto. Er hatte Angst, ein Polizist könnte kommen und mit ihm schimpfen wegen des Halteverbots. Der Kioskmann und der Franz gingen in einen Laden. Sie kauften süßen und scharfen Senf, Salzbrezeln, Essiggurken, Maiskolben und Perlzwiebeln. Mit einem großen Gitterwagen rollten sie die Sachen zum Auto. Dort stand ein Polizist und klemmte einen Strafzettel unter die Scheibenwischer. Der Kioskmann war sauer. Er keifte den Polizisten an. »Wenn ich Senf kaufen will, muss ich doch parken. Kennen Sie vielleicht ein Senfgeschäft, vor dem kein Halteverbot ist?« Lang stritt der Kioskmann mit dem Polizisten, aber schließlich zahlte er doch die Strafe. Dämmerig war es schon, als der Franz und der Kioskmann wieder ins Auto stiegen. Und dann hielten sie noch einmal vor einem Bierlager. Sie kauften 8 Kisten Bier und 8 Kisten Cola. Bis sie alle Kisten im Auto verstaut hatten, war es stockdunkel. Die Straßenlaternen brannten schon. Dann fuhren sie noch 3-mal um eine Ecke und dann war der Franz vor seinem Haus. »Dankeschön«, sagte der Franz und stieg aus. »Keine Ursache«, sagte der Kioskmann und fuhr weiter. Der Franz lief ins Haus und die Treppe hoch. Die Tür zur Wohnung von Franz war offen. Die Mama von Franz stand ganz hinten auf dem Flur bei der Tür der Frau Berger. Sie sah den Franz nicht. Der Franz hörte die Mama sagen, »Wenn der Franz nur heil wiederkommt!« Der Franz wäre gern zur Mama gelaufen, aber das tat er nicht, weil die Frau Berger bei ihr war und die konnte er nicht ausstehen. So schlich der Franz in die Wohnung. Er dachte, »Der Papa ist sicher schon daheim, er soll die Mama holen.« Der Franz wollte nach dem Papa rufen, aber dann schaute er ins Wohnzimmer hinein und da blieb ihm vor Staunen die Luft weg. Im Wohnzimmer auf dem Teppich saß der Josef und weinte. Rotz und Wasser heulte er. Rote Augen und eine rote Nase hatte er. Und er schluchzte. »Wo ist mein lieber kleiner Bruder? Überall habe ich nach ihm gesucht. Wo ist er denn nur?« Der Papa von Franz stand neben dem weinenden Josef und sagte, »Heul nicht, hättest halt besser auf ihn aufgepasst.« Und der Josef schluchzte, »Wenn der Franz nicht wiederkommt, will ich nicht mehr leben.« »Ich bin ja schon da«, sagte der Franz. Der Josef sprang auf und machte auf dem Teppich einen Indianer-Eskimo-Chinesen-Freudentanz. Und der Papa hob den Franz hoch und wirbelte ihn in der Luft herum. Dabei rutschten dem Franz die Eislaufschuhe von der Schulter und sausten auf die Stehlampe und der Lampenschirm ging in Scherben. Aber das störte den Papa, den Josef und den Franz überhaupt nicht. Und als dann die Mama zurückkam, war sie über den kaputten Lampenschirm auch nicht traurig, obwohl er ihr Lieblingslampenschirm gewesen war. Seither ist der Franz nicht mehr traurig, wenn der Josef Zwerg zu ihm sagt. Auch über den Dödel und den Blödmann ärgert er sich jetzt nicht mehr. Jetzt weiß der Franz ja, dass der Josef in Wirklichkeit ohne ihn gar nicht leben mag.